2 präsentiert Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Das jüngste Gericht. Hercule Perrier hat nie gelebt. Eine Live-Sendung von und mit Berg Lauchstädt, Thomas Meinecke und Thomas Palzer. Drei Personen, Berg Lauchstädt, Thomas Meinecke und Thomas Palzer, unterhalten sich über den Sinn des Schreibens. Worüber soll aufgeklärt werden? Wozu und womit? Welche Rolle spielt dabei Peter Ustinov? Und wer spielt Versuchsperson 1? Eine Hausfrau? Wem hat Thomas Bernhard die Unterhose angezündet? Dem Bürgermeister von Wien? Agatha Christie? Eine authentische Diskussion in volkstümlicher Reproduktion. Ja, wenn das Auge nicht zwinkert und wenn es nicht zynisch gemeint ist, wohin führt es dann sozusagen? Was stürzt es vom Sockel? Wem zündet es die Unterhose an? Was passiert? Nee, ich möchte also niemanden die Unterhose anzünden. Das ist vielleicht dann der Unterschied. Ja, bloß du möchtest irgendwas bewirken. Du möchtest ja aufklären. Ja, ich möchte sagen, wo es lang geht. Aber nicht im Bereich der Kunstszene. Wie machst du das? Sondern dann halt im anderen Bereich. Ja, aber weißt du, im Bereich der Kunstszene, das versuche ich ja gerade zu sagen, das spielt eben gar keine Rolle mehr, weil du musst eben diese literarischen Gattungen heute mindestens genauso verlassen können wie... Wie du deine Unterhose verlassen kannst, sozusagen, weißt du? Weil du kannst beispielsweise der Essayistik, die so abläuft, 100 Zeilen hast. Ja, aber dieser Zynismus in der Wissenschaft, den kannst du. Der ist sozusagen nur im Mündlichen angesagt. Da macht es Spaß, aber nicht im Schriftlichen. Also das ist... Doch, im Schriftlichen ist... Ja. Es ist genauso wichtig. Du kannst sozusagen doch nur mit einer Tabelle, als Beispiel jetzt mal gesagt, jemanden begegnen, der jeden Fakt im Munde umdreht. Also musst du da sozusagen die literarische Gattung der Tabelle anwenden oder, keine Ahnung, das Zeichenprogramm vom Computer reinschieben, wenn Maxim Biller, der seine 100 Zeilen hasst. Ja, aber das ist doch kein Zynismus. Nein, ist. Ich wollte nur da, weil du sagst irgendwie... Nein, ja, weil Thomas meinte, das läuft auf so einen Zynismus heraus. Nein, auf den Sound auf Zynismus meinte ich, ja. Dir unterstelle ich das ja gar nicht. Aber ich meine nur, was leistest du damit sozusagen Kulturrevolutionäres, dass du sagst, ich analysiere gerne solche Machtverhältnisse. Was ist sozusagen, warum, was ist gerne daran? Wem machst du damit eben, weißt du, was ich meinte? Ja. Wem machst du sozusagen damit in die Hose? Also was ist sozusagen der ganze... Wer kann dich gern haben dann? Nee, also die Kulturrevolution ist gar nicht das Ziel. Bin mir sicher, dass sich das in kleinen Schritten vollzieht und dass es nicht so geht, dass man sich jetzt ständig fragen muss, wie revolutioniere ich jetzt meine Kultur, in der ich lebe? Das geht ja gerade nämlich wirklich in die Hose. Das sind ja diese jungen Pubertierenden, die sagen, so, jetzt muss man alles anders machen. Und die bewegen sich ja gerade in Scharen. Und, also das sehe ich nicht. Die Frage stelle ich mir nicht, weil das ist noch so ein altes Mode- und Verzweiflungsdenken, wo ich einmal gegen die angehe und dann hinterher fragen muss, was muss ich denn tun, um jetzt wieder gegen die anzugehen. Ja, das alte Mode- und Verzweiflungsdenken ist sozusagen heute... Um gegen mich angehen zu können. Ja, nein, das Mode- und Verzweiflungsdenken ist ja eben von daher überholt, dass es so furchtbar gelenkig war. Und ich meine jetzt sozusagen schon einen übergeordneten, eine Stoßrichtung, ja? Mhm. Und die nicht mehr festzumachen ist mit dem eben dann Schnitt der Oberhemden oder so. Und darum finde ich schon, muss da ein kulturrevolutionärer Anspruch sein. Und der hat für mich jetzt gar nichts mit Pubertät zu tun. Schon gar nicht, um mich jetzt mal unbeliebt zu machen, mit der heutigen Jugend sozusagen, weißt du? Sondern mit Pubertät hat das überhaupt nichts zu tun. Revolutionäre Ansprüche. Ja, da würde ich aber dann nicht kulturrevolutionär sagen, sondern Entwicklungsanspruch. Dass man so eine Tätigkeit ausführt, von der man weiß, dass sie eine Entwicklung mit sich bringt. Ja, du weißt, du sagst Revolution und weißt natürlich schon, dass du im Lehrerzimmer landen wirst sozusagen. Aber wenn du auch schon anfängst zu sagen, ich will mal gerne im Lehrerzimmer die Schwämme neu ausspülen, dann kannst du dich doch gleich schlafen legen. Es landet sowieso alles sehr vieles dann praktisch in der institutionellen Mühle und geht seinen reformistischen Gang. Ich glaube, da kommt eher Schwäche zum Ausdruck. Aber das ist nicht der... Aber es ist viel zu laut. Also wenn ich einen Kulturrevolutionären, den kann ich also nur im Hinterkopf haben und mit dem kann ich nicht nach außen treten. Der muss also so sein, dass es nach außen hin gedämpft ist und innen die Kulturrevolution bei mir wie beim Schachspiel abläuft, wo ich wirklich weiß, 20 Züge voraus, wann das Matt einsetzt. Aber die kleinen Schritte, die müssen sehr bedächtig erfolgen. Und das ist dann aber die gedachte Kulturrevolution, die dann aber nicht gleichzusetzen ist mit der Frage, wie schreibe ich, um kulturrevolutionär zu sein? Das glaube ich aber schon, weil ich glaube schon, dass die Revolution sozusagen zwischen den Zeilen stattfindet. Das meine ich aber nicht so poetisch, wie das klingt. Mhm. Sondern dass das Problem ist, glaube ich, dass du dich durch die Sprache, die sozusagen so einen chirurgischen Zugriff hat und alles zum Gegenstand macht, damit enthebt sie sich selbst der Stoßrichtung, weil du eben wirklich buchstäblich alles zum Gegenstand machen kannst. Die Bierflasche, Mickey Maus, was weiß ich. Mhm. Ja, deswegen, glaube ich, hängt das schon damit zusammen. Es ist nicht nur einfach sozusagen ein Schachspiel, wo man sich damit beschäftigt, was für einen privat der Gegenstand ist, über den man sich aufklären will. Sondern man kann sich, glaube ich, nicht mehr so durchaus über was aufklären, indem man sich einen Gegenstand setzt, den man jetzt von allen Seiten beleuchten will und sich darüber Erhellung verschaffen will. Ich glaube, das Funk, das ist eben genau das Dilemma. Dass das nicht geht? Ja, dass das nicht geht und warum es überhaupt zur Frage werden kann, warum schreiben Sie? Ich glaube, in voraufklärerischen Zeiten wärst du überhaupt nicht im Traum auf den Gedanken jetzt gekommen, dich zu fragen, warum man schreibt. Das war vollkommen klar. Ja, das sagte ich ja auch am Anfang, ne? Ja, dass man sich jetzt fragt, warum schreibt sich, das heißt nicht, dass grundsätzlich die Frage in Frage gestellt wird, warum man schreibt, sondern nur, dass die Methoden des Schreibens, den Gegenstand, den das Schreiben hat, Michael Rutschke-mäßig, der alles zum Gegenstand machen kann für seine Schreibe, dass das ein Leerlauf ist, wie ein Hamster in seinem Rad, da passiert überhaupt nichts mehr. Ja, darum habe ich ja vorhin gesagt, eben nicht alles, eben lass die Blätter fallen, lass Tucholsky sich umbringen, lass das alles aus, lass es alles aus. Ja, das ist deswegen, ja, das heißt sozusagen, dass in der jetzigen Sprache die Welt außen vor bleibt, wie der Politiker sagen würde. Ja, darum ist, ja, ja, genau, das ist eben ein ganz merkwürdiger Zusammenhang. Das ist ja auch, was ich jetzt so, dass das also die Welt draußen lassen und draußen? Erstmal weitergehen. Die Welt rauslassen, nicht die Sau, die Welt rauslassen. Nee, ich hole sie mir dann lieber rein und produziere sie unter ganz streng von mir kontrollierten Bedingungen und produziere dann schriftlich dabei die Erkenntnisse und gebe sie weiter. Das hat schon was Kulturrevolutionäres, wenn du es so nennen willst, aber es ist nicht der Anspruch, eine Kulturrevolution durchführen zu wollen. Das ist witzig. Er ist sozusagen aus Versehen in den eigenen vier Wänden kulturrevolutionär und mir zum Beispiel ist es ganz schwer geworden, dem eigenen sozusagen kulturrevolutionären Anspruch gerade im Schreiben gerecht zu werden, weil man eben, finde ich, erst mit der Zündung der Bombe selbst sagen kann, bumm, weißt du? Du kannst nicht vorher sagen, gleich macht es bumm, das geht eben nicht mehr. Und genau das ist das Problematische, finde ich, dass man schreibt, weil man einfach gerne schreibt. Ich schreibe einfach gerne. Das ist die einzige Antwort, die eigentlich gültig wäre. Ich schreibe gerne. Aber man schreibt sozusagen, man hat immer schon gerne geschrieben, schreibt, konnte aber jahrelang so richtig eben wirklich die Welt rauslassen. Ne? Man konnte wirklich der Hamster im Rad, dem die Scheiße zwischen den Stäben raustropft und er trotzdem weiterläuft. Du konntest alles beschreiben, konntest sagen, das passiert, das passiert. Und jetzt finde ich eben genau, seit es sozusagen zum Sound verkommen ist und der Sound von so wahnsinnig vielen Leuten beherrscht wird, die ihn natürlich zum Teil einfach nur fälschen, aber das Fälschen ist ja zur Tugend geraten, ja. Da finde ich, kann sozusagen die richtige, eigentliche Tugend wirklich sowas, es liegt nahe, dass sozusagen, dass man sagen würde, jetzt sagen wir gar nichts mehr. Ja. Und jetzt habe ich sozusagen, dann sagt man vielleicht nichts mehr, aber wenn man dann auch nicht mehr schreibt, hat man auch kein Geld mehr in der Tasche. Wenn man schreibt? Und das ist ungut, wenn man sozusagen... Aber man schreibt das, glaube ich, eben nicht. Du, man schreibt ja doch noch, man schreibt halt mit Geheimtinte. Ja, das meine ich ja, das meine ich ja, aber die Geheimtinte, da musst du dann kannst du zumindest nicht mehr für Zeitschriften schreiben. Nö, da kannst du dann halt nachts so zwischen 1 und 3 machen oder sonst wann. Ja, man schreibt, wenn du so willst, für die Schublade, aber das ist auch, hat ja eben auch eine ganz völlig neue Qualität gewonnen. Haben wir ja neulich auch gesagt, wenn wir heute eine Zeitschrift gründen würden, würden wir sie die Schublade nennen und nicht Mode und Verzweiflung. Aber das hat verdammt nochmal überhaupt nichts mit innerer Emigration zu tun. Nee. Das kann nur der Angelpunkt dazu sein, sich darüber klar zu werden, wie die Simultanität von Bumm, dem Wort, und Bumm, dem Knall zu erzeugen ist. Ja, vielleicht machen wir da viel eher Bumm, als wenn wir einen Bumm schreiben. Ja, aber es geht um einen hermetischen Text sozusagen, weißt du? Mhm. Und das, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast von Götz, Vernichten, Vernichten, das war schon reichlich hermetisch, der Text. Ja, ja, wenn, dann möchte ich auch total hermetisch schreiben, das ist klar. Also absolut unpopulär, trocken, schon verständlich, aber auf keinen Fall auf Wirkung bedacht. Ja, und darum benutzt du... Das meine ich auch, das bringt nichts, dieses ständige Fragen nach der Kulturrevolution. Da schielt man viel zu sehr auf Wirkung und geht dann plötzlich Hand in Hand mit der ganzen Masse von Schreibern. Eben nicht. Ich finde, da geht überhaupt kein Mensch. Wenn es wirklich Bumm machen würde, würden sie alle vom Sessel fallen. Wirklich alle. Kein Mensch. Das ist genau der einzige Sound, der nicht einprogrammiert ist. Aber das geht leider nicht mit der Schrift, ne? Aber ich meine, da sind wir jetzt auch in einer ganz gefährlichen Nähe. Das ist die Einbildung, die man sich selber vorheuchelt, wenn man an der Schreibmaschine sitzt, dass jetzt alle umfallen. Das passiert nicht. Ja, aber der Witz ist irgendwie, dass wir jetzt, finde ich, genau da gelandet sind, sozusagen in dem Adornoschen Dingsbums. Weiß nicht, ob das Adorno war oder wie auch immer, dass man nach der Atombombe keine Gedichte mehr schreiben kann. War das nicht Adorno? Ein wahres Wort. Genau. Und das, genau diesen Punkt haben wir jetzt sozusagen 40 Jahre nach der Bombe endlich oder tatsächlich erreicht. Ich glaube, dass... Aber Berg, kein Mensch schreibt Tabellen. Das wäre der Zeitpunkt, wo ich wieder ein Gedicht schreiben würde. Nach der Atombombe würde ich ein Gedicht schreiben wollen, aber vor der Atombombe nicht. Du hättest es natürlich nicht gewusst vor der Atombombe, warum du keine Gedichte schreibst. An dem Pilz. Das ist doch albern. Nee, das ist auch wirklich wahr. Das ist genauso ein Quatsch, jetzt noch eine neue Automarke zu produzieren, abgesehen vom Autoproduzenten, wo es so viele Automarken gibt. Das ist, ich enthalte mich da lieber und wende mich den Gegenständen zu, wo nicht diese Vielfalt und dieses laute Geschrei da ist. Das finde ich eben falsch. Aber erstens mal stimmt das nicht, Berg? Für mich ganz persönlich. Ja, aber warum nicht? Warum nicht, wenn es 2000 Automarken gibt, nochmal 6000 draufsetzen? Das finde ich... Wäre sozusagen... Also ich nicht. Der Knall. Du nicht, aber ich würde es sehr gerne machen. Ich würde sehr gerne nochmal 6000 draufsetzen. Ich finde darum auch eine der Tugenden, die wir überhaupt entwickeln könnten, wäre eben die der, da waren wir glaube ich schon mal bei unserem Panizza-Ding. Der Überproduktion. Des nicht mehr alternierenden, dialektischen, sondern des additiven, tautologischen. Das ist sehr modisch schon geworden, so zu reden, aber was wird daraus, was für eine Waffe ist daraus gebastelt worden? Was für eine Waffe hat man daraus gebastelt? Ja, da setzt du natürlich voraus, dass das System sozusagen dann von selbst zusammenbricht. Nichts soll zusammenbrechen, vor allem nicht das System. Mhm. Oder von mir aus darf es gerne zusammenbrechen, aber deswegen macht man es nicht. Es ist... Dann ist es aber kein Auto mehr. Das würde ich dann nur noch mit keinem Auto im althergebrachten Sinne. Es ist schon noch was mit vier Rädern. Was es ist? Das Neue, das 6009. Nichts Neues, nichts. Ja, ja, warum denn keine? Eben also, genau, du hast 2000 Autos. Und 2000 Autos. 4000, was setzt du dagegen? Und jetzt mache ich 4000 dreirädrige Autos, meinetwegen. Auf jeden Fall... Ja, und setzt du die dagegen oder haust du die oben drauf noch? Knallst du die dazu oder... Die setze ich dagegen, wenn ich es so mache. Ja, und warum setzt du sie dagegen? Ja, aber das ist ein Fehler, Berg, weil... Weil sonst kommt nur ein Berg. Das ist dann kein Qualitätssprung. Ja, aber in der... Aber Berg Laufstedt sozusagen. Das ist das stetige Wachsen eines Berges, bis er umfällt. Das ist vorauszusehen, dass er irgendwann umfällt. Und das kann man natürlich sagen. Natürlich muss ich mal draufsetzen, dann bricht er schon. Aber das ist doch in deinem Bereich genauso, Berg. In deinem Bereich wächst doch die Literatur, um es mal so zu sagen, auch ins Himalaya-hafte an. Mhm. Also du bist doch da in keinster Weise privilegiert oder bevorzugt. Ja, das. Inwiefern ist denn deine wissenschaftliche Essayistik dreirädrig? Inwiefern ist die dreirädrig? Weil sie doch sprachlich, glaube ich, ein bisschen anders sind als viele andere und weil natürlich immer wieder neue Methoden zum Tragen kommen, die ich selber durchführe und entwickle, die Methoden. Die führen zu anderen Erkenntnissen als andere Methoden. Ja, aber du machst... Damit setze ich natürlich immer eins drauf, indem ich noch einen Artikel produziere. Eben sozusagen dieser ganze Artikelberg. Aber das ist doch gut, immer eins draufsetzen. Ja, und nicht... Nur nicht passen, irgendwie. Ja, aber es ist ein Draufsetzen natürlich, wenn man es so ganz oberflächlich betrachtet, ne? Aber auf jeden Fall ist eine inhaltliche, qualitative Entwicklung dabei. Ja, was ich ja nicht ausschließe. Das meinte ich ja. Beim Addieren. Sonst müsste ich ja sagen, wir brauchen keine Schrift mehr, wir dürfen überhaupt nicht mehr schreiben. Ja, aber das ist doch beim künstlerischen Text doch genauso, Berg, da ist doch ganz genau dasselbe. Du bringst, mir fehlen da die Worte. Also ich meine, ich wüsste nicht, wie ich da eins draufsetzen kann. Ja, okay, ja, aber... Und genau das macht doch Spaß. Im Prinzip machst du sozusagen nichts anderes, weil vorhin klang das so, als würdest du das nicht machen wollen, weil du dahinter... Ja, im alten Sinne. Im unseren Sinne mache ich nichts anderes, aber im traditionellen Sinne der Trennung von Kunst und Wissenschaft nicht. Aber dennoch... Also heißt das, dass wir schreiben, weil die anderen auch schreiben? Könnte ich keine Gedichte schreiben heutzutage. Sozusagen. Hm? Wir schreiben, weil die anderen auch schreiben. Also ich schreibe, weil die anderen auch schreiben, ganz bestimmt. Ja. Bestimmt, ja. Und du hast aufgehört zu schreiben, weil die anderen auch schreiben praktisch. Nein, ich schreibe auch, weil die anderen auch schreiben. Ich habe ja nicht aufgehört. Ja, aber du hast vorhin gesagt, es wäre so laut schon und dann noch ein Ton dazu. Ja, im Sinne dieses Literaturschreibens, des Dingermachens, des Kunstmachens und dann eben der Literaturszene noch eins draufsetzen. Du setzt halt der Wissenschaft noch eins drauf. Die Krone. Der Schriftkultur, unserem Zusammenleben, ich will gar nicht mehr differenzieren so zwischen dem Autor und dem Wissenschaftler und dem Journalisten. Es gibt für mich nur Schreiber. Schreiber und Sprecher. Und die einen Schreiber, die halten sich mehr in der Darstellung auf. Es gibt ja nur noch Schreiber, gar keine Sprecher mehr. Wir sind mehr im Fiktiven und andere weniger, aber das ist für mich nicht der entscheidende Punkt. Ja, mit fiktiv und nicht fiktiv kann ich zum Beispiel auch überhaupt nichts anfangen. Nee. Weil das beruht auf diesem komischen Mythos von der Erfindung der originellen Konstellation, die du dir in der Badewanne ausgebrütet hast. Mhm. Dabei macht das macht gerade die Wissenschaft, weil die sucht sozusagen Die ist fiktiv. Die ist genauso fiktiv. Nein, die ist überhaupt fiktiv. Nein, die sucht nämlich nach dem Interessanten, nach der interessanten Methode, sozusagen nach dem bisher noch nie dagewesenen Ansatz. Ja, davon lebt sie. Davon lebt sie, immer wieder eine Tür zu öffnen, ins nächste Zimmer eintreten, da ist wieder eine Tür da. Das geht natürlich unendlich weiter. Ja, aber insofern... Aber sie kümmert sich also doch viel mehr um reale Menschen, während so der Schriftsteller ihnen als Gegenstand der Untersuchung, während der schon die Handlung am Beispiel von fiktiven Personen... Ja, was ist denn? Bei mir ist überhaupt nichts fiktiv. Ja, aber schau mal, dein... Die Person in dem Buch X von der Agatha Christie, der... Aber deine Person, die in dem Computer auftaucht, die du untersucht hast. Hercule Poirot hat nie gelebt. Warum ist denn Hercule Poirot fiktiv? Hercule Poirot, wenn er auch nie gelebt hat, verstehe ich nicht, wieso er fiktiv ist. Die Sprechberg. In dem Moment, wo sozusagen... Er ist schon da, im Bewusstsein. Natürlich ist er real. Und er hat auch... Ja, ich meine das natürlich jetzt überhaupt nicht metaphysisch oder... oder psychologisch, oder so, sondern ich meine es... die Sprechakte. Damit, finde ich, geht man einer Sache in die Falle, die ich vorhin schon versuchte zu beschreiben, nämlich dass eben bei der Schreiberei immer dieses blöde Problem besteht, dass die Worte nun mal, wenn ich sage Scheiße, dann ist es gleichzeitig das, was du viermal am Tag, wenn du Dünnschiss hast, runterspülst. Aber es ist sozusagen als Wort, wenn der Maler einen Scheißhaufen malt, dann ist es genauso wenig Scheiße, wie es Scheiße ist, wenn ich das Wort Scheiße schreibe. Und ja, vor allem ist es genauso wenig Scheiße, wenn der Wissenschaftler... Ja, fiktiv ist die Scheiße doch deswegen nicht, dass das Wort Scheiße dasteht und ich habe aber zufällig gerade nicht geschissen, aber es in die Maschine getippt. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich finde, das ist so ganz komisch, dieser Begriff fiktiv. Ja, schau mal. Auf jeden Fall, vielleicht sollte man über Realismus reden. Schau mal, die menschliche... Das ist doch dasselbe, bloß die andere Seite. Die Menschen... Du sagst jetzt also fiktiv gegenüber real. Ja, also als Gegensatz... Ja, nee, ich will sagen, real oder Realismus ist ja nochmal was anderes. Also der Ismus sozusagen dabei. Mhm. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir alle Realisten sind. Mhm. Ja, man kann gar nichts anderes sein. Ja, das will ich ja sagen. Vielleicht Wirklichkeit. Es gibt ja nichts Unrealistisches auf der Welt. Da muss man trennen zwischen Realität und Wirklichkeit. Und schon gar nicht die Hercule Poirot. Eben. Der ist genauso Wirklichkeit wie ein anderer, natürlich. Ja, und auch überhaupt nicht. Aber eins ist er nicht, er ist nicht Peter Ustinov. Ich habe aber von der Handlung nur gesprochen. Nur das ist er nicht. Alles außer... Die Handlung ist von dem Autor selber erdacht. Ja, und von dir ist es von der Methodik der Wissenschaft erdacht. Denn die Sprechakte... Das will ich sagen. Die Sprechakte, die du untersuchst, sind ja genauso fiktiv in dem Sinne hergenommen wie irgendein Hercule Poirot. Nee, die... Beziehungsweise nicht fiktiv. Da ist dann die alte Unterscheidung. Also das lässt sich auf jeden Fall überprüfen durch Beobachtung von Personen, die tatsächlich leben. Ja, aber Hercule Poirot doch auch. Sonst könntest du den Text doch gar nicht verstehen. Das lässt sich auch überprüfen durch Beobachtung. Natürlich. Was der macht, das macht jeder. Klar, das machen alle außer Peter Ustinov. Nein, das ist in doch dem, ganz banal. In dem Moment erst wird er hinfällig. Dass eine Person nicht als Fleisch und Blut umhergeht, das ist der ganze Unterschied, finde ich. Ich möchte da ja keine metaphysische Debatte über Wirklichkeit. Ja, aber wo geht die hin? Nein, aber Berg, wo geht der in Fleisch und Blut daher, sozusagen in deiner Sprechakttheorie? Versuchsperson 1, 23 Jahre männlich. Ist die aus Fleisch und Blut? Die ist aus Fleisch und Blut. Die ist Hercule Poirot. Versuchsperson 1, 23 Jahre ist erstunken und erlogen. Ja, aber er meint, Hercule Poirot ist Peter Ustinov. Und das ist ja eben nicht Peter Ustinov. Peter Ustinov ist für mich für die Volldeppen marschiert, der über die Leinwand, damit auch der Letzte noch begreift, hier ist was wirklich da. Aber auf dem langen Weg zwischen Agatha Christies 30er-Jahre-Schreibmaschine und dem Hercule Poirot der späten 70er-Jahre in Form von Peter Ustinov liegt ja nichts als Realität. Schlag auf Schlag. Jede Sekunde nur Bumm. Ja, und das finde ich eben, macht die Wissenschaft tut so, als wenn es nur sie sozusagen von dieser endlosen Kettenreaktion spricht. In keinem Fall, überhaupt nicht. Nee. Ja, aber ich meine. Ja, darum, dass ich komme ja nur deswegen drauf, wegen fiktiv. Es ist eine ganz andere Art und Weise, Handlungen herzustellen. In beiden Weisen werden Handlungen hergestellt. Einmal werden Personen instruiert, irgendwelche Handlungen auszuführen, und die werden dann protokolliert und daraus werden Schlüsse gezogen. Und was sich dann später abspielt, die Wirkung, die es hinterlässt, die sind natürlich genauso fiktiv dann, spielen sich im Geiste ab, wie Agatha Christies Romanhelden. Ja, sogar so wie in der Versuchsanordnung. Also die Versuchsperson 1 ist einfach, es gibt einfach keinen Unterschied zwischen der Versuchsperson 1 und Hercule Poirot. Das gibt es wirklich nicht, glaube ich auch nicht. Nein, es ist ganz simpel. Gibt es den Unterschied, dass die Versuchsperson 1 tatsächlich lebt? Nein. Du hast die Zeichen. Dass du nur die Versuchsperson 1 nennst, ist genau dasselbe, als wenn du in irgendein anderes Ding, was dir gerade durch den Kopf schießt, Hercule Poirot nennst. Versuchsperson 1 ist ja nicht Versuchsperson 1, sondern sozusagen in Fleisch und Blut ist Versuchsperson 1 Erna Müller. Die kratzt sich vielleicht gerade am Hals, wenn du über sie schreibst. Ich habe den Namen jetzt nicht nennen wollen. Dass sie sonst was tut. Natürlich, das meine ich ja. Ja, aber das ist kein Unterschied da, verstehst du? Das ist ja sogar so, dass sich der Bürgermeister von Wien im Text von Thomas Bernhard wiedererkennt. Also ist das der beste Beweis dafür, dass dieser Text nichts anderes sagt als Versuchsperson 1, 23 Jahre, 1,83 Meter groß, was weiß ich, Hausfrau. Ja. Und Thomas Bernhard braucht es überhaupt noch nicht mal zu wissen, sondern wie er es schreibt sozusagen, ist er durch und durch knochenharter Realist. Ja. Und ist revolutionär. Aber die Geschichten, die zu lesen sind, und die Handlungen sind halt doch nur im Buch von ihm fixiert und sind nicht halt die beobachtete Handlung einer Person. Ja, aber das Buch ist nur die Eselsbrücke. Ja. Das Buch ist nur die Eselsbrücke, der Knoten im Taschentuch sozusagen, das ist das Buch, und nicht irgendwie eine spannend, interessant geschriebene Geschichte. Darum ist das ja alles so ein Bullshit, wenn du im Fernsehen die Literatursendungen siehst und die Leute fragen dann den Autor, warum geht der denn anschließend in den Bach und warum... Ja, Quatsch. Warum haben sie den Mann, die Frau verlassen lassen? Das ist Quatsch. Das ist überhaupt nicht die... Nee, das ist nicht die Frage. Und wer darauf antwortet, der ist wirklich selber schuld. Und das ist genauso beobachtbar, das ist noch nicht mal ein Unterschied. Ja, ich sehe da schon einen Unterschied. Nein, sonst könntest du den Text nicht verstehen, Berg. Nee, also wenn ich einen Krimi schreibe, das würde ich mich noch zurzeit am ehesten reizen, einen guten Kriminalroman zu schreiben, dann muss ich mir das Handlungsschema wirklich genau durchkonstruieren und das muss alles geplant sein, dann schreibe ich es auf. Das ist... Ja, aber du kannst nur realistische Sachen aufschreiben. Das ist ein ganz klarer Unterschied im Vergleich zu dem, wenn ich jemanden bitte, irgendwas zu tun und dass das dann beobachte. Der macht nichts anderes. Nein. Der macht nichts anderes, als wenn du sagst, irgendwie, er ging um die Ecke. Nein, die reale Person wird sich viel häufiger anders verhalten. Na, ich glaube, viele Kriminalromane scheitern deswegen, weil die Figuren sich anders verhalten, als es der Autor will. Du meinst, sie machen sich so selbstständig dann? Ja, als es der Autor gerne gehabt hätte. Ja, sobald die Fantasie einsetzt, ist sofort alles aus. Die ist so realistisch, dass du mit deiner größten Konstruktion, die du im Kopf hast, auf der Strecke bleibst, weil die Realität Vorrang hat. Und das geht eben so, wie es in der Realität ist, aber nicht, wie man sich es einbildet. Das hat nichts mit Einbildung zu tun. Ja, Also ich schreibe eigentlich überhaupt nicht gerne. Ich finde das eher langweilig und müßig mittlerweile. Das sind so die negativen Seiten eigentlich von meinem Beruf. Ich finde es viel spannender, die Erkenntnisse zu sammeln und zu produzieren und zu beobachten und Hypothesen zu bilden und dann auch Erkenntnisse weiterzugeben, mündlich. Und dieses nach Worten glauben und Sätze bilden und wissen, dass man sowieso immer missverstanden wird, das ist eine ganz müßige Sache. Also dass ich von daher auch gar nicht so daran denke, warum ich schreibe, obwohl ich viel schreibe. Aber der Arbeitsprozess selber, der ist müßig. Also wird ja auch jeder Bauarbeiter sagen, also dass er ungern da jeden Tag in die Arbeit rennt und sich kaputt macht. Hinterher ist natürlich ein Lustgewinn da. Und warum macht das mündlich mehr Spaß als schriftlich? Ja, weil es schneller geht. Das ist so fürchterlich, also das Sätze zu bilden nach den Regeln der Grammatik oder sich dann rumzuärgern, weil einem irgendwas nicht einfällt. Das ist natürlich auch ein spannender und schöner Moment. Also der Tucholsky eben, der hat das ja mal gesagt in Verbindung. Er sieht die Lindenblätter fallen und die machen so eine bestimmte Bewegung, wenn sie zu Boden fallen. Und er möchte das Bild bezeichnen. Er findet das jüngste Gericht. Hercule Perrier hat nie gelebt. Sie hörten ein Live-Kurzhörspiel von und mit Berg Lauchstädt, Thomas Meinecke und Thomas Palzer.